Falada, ein Leben im Rausch. Hörspiel von Reinald Grebe und Tilla Kratochwil. Teil 3. Ursula Losch. 23. Sonnabend. Klar, kalt, minus 12 Grad. Hof aufräumen, ausmisten. Mit Uli zur Besorgung in Feldberg. Briefe. 24. Sonntag. Klar, kalt, minus 14 Grad. Schönes Weihnachtsfest mit Frau Kauter, Frau Gerwas, Achim. Aussöhnung mit Suse. 25. Montag. Weihnachten. Trocken, klar, kalt. Nachts minus 14 Grad, tags minus 4 Grad. Ruhiger Festtag mit Bücher besehen und Kinderspielen. Pumpenkeller eingefroren. Nachdem man nun 3,5 Monate in der Anstalt in Strelitz war, da kam er wieder nach Hause mit dem festen Vorsatz, wieder mit mir zusammenzuleben, wieder mich zu heiraten. Und ich wäre auch einverstanden gewesen, wenn er noch normal und vernünftig geblieben wäre. Das dachte ich damals. Sophie Zickermann, ehemaliges Hausmädchen. Er hatte mir einen Brief geschrieben, dass er die Ulla Losch kennengelernt habe und in einer sehr schwierigen Situation sei. Dass er jetzt in die Jahre käme, wo ein Mann sich überflüssig fühlte. Dass er merkte, er werde alt. Er sei jetzt 50 und nun sei er einer Frau begegnet. Sie sei das völlige Gegenteil von Mumi. Mumi, die Bewahrende, die Bodenständige. Und hier eine schicke Frau, die sich totlachte, wenn ihr das Essen angebrannt war. Dann wurde der Kochtopf eben weggeschmissen und ein neuer gekauft. Also sie nahm vieles ganz leicht und regte wieder die Jugendseite in ihm an. Eine gut aussehende, temperamentvolle Person. Zu verstehen war das. Und dann hat er den ersten Weihnachtsabend gesagt, ja, also ich muss noch mal zu der Frau Losch. Ich muss mich verabschieden von ihr, das ist lange besprochen, dass ich sie dann besuche. Und ich sagte, ach ja, natürlich, musst du ja tun. Die Mumi hat an dem Abend vergeblich gewartet, dass er zurückkommt. Er hat sich noch am selben Abend mit seiner neuen Frau, mit der Ursula Losch, verlobt. Und da kam er am nächsten Tag zurück und sagte mir, ja, also es wäre nun anders gelaufen, er hätte sich verlobt mit ihr. Da war's dann aus mit uns, ne? 30. Sonnabend. Schnee, 1,5 Zentimeter, trübe, leichter Schneefall, windig minus 4 Grad. Hof aufräumen, ausmisten. Aus Feldberg zurück. Besuch Dr. Rewold, Übertragung des Besitzes in Karwitz an Suse bzw. die Kinder. 31. Sonntag. Stürmisch, trocken, minus 3 Grad. Schöne Silvesterfeier mit den Kindern. Zum Jahresende zu Ulla gefahren. Es war entsetzlich zu sehen, wie er zugrunde ging. Aber ich konnte es nicht mehr aufhalten. Es war nicht mehr mein Leben. Das Leben mit seiner zweiten Frau zerstörte ihn restlos. Es dauerte keine 2 Jahre, bis er am Ende war. Sie sagte zu ihm, du warst so fleißig, mein Junge, du bekommst jetzt eine Belohnung. Und dann gab sie ihm Alkohol und Rauschgift, was sie immer irgendwo auftrieb. Sie war jung und liebenswürdig und sagte, sie wollte ihn nicht an sich binden, aber sie tat es doch. Da war er verloren. 1.2.45. Mein lieber ältester Sohn Uli. Beiliegend findest du eine Karte, die meine heute erfolgte Heirat mit Ursula Losch, die von nun an Ursula Ditzen heißt, anzeigt. Ich glaube, du weißt, dass diese Heirat nichts an meinen Gefühlen für dich ändert. Du bleibst immer mein lieber Sohn. Du wirst deinen Vater nur noch selten im alten lieben Haus in Karwitz finden, aber ich hoffe und vertraue, dass du auch manchmal den Weg zu ihm finden wirst. Meine junge Frau, sie ist ja gar nicht so viel älter als du, wenn sie dir auch jetzt sehr viel älter erscheint. Meine junge Frau also wird versuchen, dir eine Kameradin zu werden, soweit du selbst danach den Wunsch in dir trägst. Ich muss noch mit dir ein Wort von unserer Mumi sprechen. Ich erwarte von dir, mein lieber Uli, dass du ihr immer ein liebevoller Sohn bist, dass du sie diese deine Liebe spüren lässt. Sie liebt dich so sehr. Lass sie merken, dass deine Liebe nicht geringer ist. Es wird noch manches Jahr ins Land gehen, bis du den Schritt, den dein Vater heute getan hat, wirklich verstehen kannst. Ich bitte dich sehr, mein Uli, dich bis dahin jeden Urteils zu enthalten. Nicht für oder wider Stellung zu nehmen, sondern neben deiner Mumi auch deinen Vater Ditzen lieb zu behalten. Dein Vater Ditzen. Ich habe keinen gehabt. Und ich hatte ja im Dorf eine ganze Menge solcher Leute. Meine Freunde hatten, das waren ja zu großen Teilen Flüchtlinge, und da waren die Väter im Krieg oder waren vermisst oder waren überhaupt nicht da und so weiter. Also mein Freund, mit dem ich 12 Jahre lang zur Schule gegangen bin, der heute immer noch in Karwitz lebt oder wieder, der hatte auch keinen Vater und anderen hatten auch keine Väter. Und manche kamen dann in den 50er Jahren dann wieder zurück. Nicht? Das war gar nicht so ungewöhnlich, dass man keinen Vater hatte. Die Leute sagten, sie sei eine Hure. Und vielleicht war es auch so. Sie verstand es, ihn zu fesseln. Ich sah, wie sie meinen Mann zugrunde richtete. Es ging nur noch abwärts. Er konnte nicht mehr schreiben. Bürgermeister in Feldberg. Mutter. Elisabeth Ditzen. Feldberg, 4.5.1945. Nachmittags kam ganz unerwartet Rudolf mit seiner Frau Ulla. Er hat sich dem russischen Kommandanten zur Verfügung gestellt. Die Stunde war mir sehr schwer. Die Frau hat mir nicht missfallen, aber es ist ein Typ, der mir nicht liegt. Ich sah aber, wie Uli und Mücke eifrig um sie bemüht waren. Sie ist nur 8 Jahre älter als Uli. 9.5. Rudolf mit seiner Frau kam, beide ganz unbefangen. Rudolf sehr aufgeregt, unaufhörlich sprechend. Er machte mir einen traurigen Eindruck. Er sah nach seinen Bienen und alle anderen badeten. Der Tag ist Suse wohl sehr schwer geworden. Ich bin zu alt, um mich in solche außergewöhnlichen Verhältnisse zu finden. Nur Rudolf und seine Frau meinen, es wäre doch ein sehr schönes Freundschaftsverhältnis. 13.5. Rudolf ist sehr viel stiller geworden. Die Russen sind heute so und morgen so. Er hat keine irgendwie führende Stellung, sondern muss von früh bis abends spät arbeiten. Dafür hat er etliche Vorteile in Lebensmitteln. Und seine Frau braucht nicht mehr zu arbeiten, vorläufig wenigstens. 16.5. Ich erzählte von Frau F.'s Geburtstag. Wie sie so trostlos am Grabenrand gesessen mit dem Feldblumenstrauß von ihrem Jungen. Da hat einer der plündernden Russen ihr mit ein paar Seidenstrümpfen die Tränen von den Augen gewischt und ihr die Strümpfe wiedergegeben. So ist wohl die Seele des Russen, roh und wehmütig zugleich. Suse sagte gestern, früher war Karwitz das Paradies. Und was ist es nun geworden? 20.5. Die Frauen, die missbraucht waren, gingen gestern nach Feldberg, sich zu beschweren beim Kommandanten. Er hat gesagt, das müssten sie über sich ergehen lassen. Also nirgends Hilfe. Rudolf ließ uns sagen, es wäre nichts zu machen. 27.5. Uli bringt die Nachricht aus Feldberg mit, dass Rudolf dort zum Oberbürgermeister ernannt ist. Er hat es wohl nicht gern angenommen, aber ein Zurückweisen gibt es da nicht. Es soll für 1,5 Jahre sein, dann gäbe es freie Wahlen. Sie müssen nun ihr kleines Sommerhaus verlassen und in ein größeres in der Hauptstraße ziehen. Der Eigentümer desselben, ein Rechtsanwalt, hat sich mit seiner Frau das Leben genommen. Und das Haus ist nun von Russen beschlagnahmt. Doll aber hatte den Bürgermeisterposten nicht gerne angenommen. Erst als es ihm befohlen worden war. Nie war er ein Mann des öffentlichen Lebens gewesen. Und nun schon gar kein Beamter. Und weil er einmal, vom Wodka befeuert, eine Rede gehalten hatte, so hieß das noch nicht, dass er Lust hatte, weiter als öffentlicher Redner zu wirken. Zudem befand er sich, wie schon berichtet, zu jener Zeit in einer schweren inneren Krise. Unglaube, Zweifel an sich und der Umwelt quälten ihn. Eine tiefe Mutlosigkeit lähmte seine Kraft. Und eine nichtswürdige Apathie störte sein Interesse an jedem Vorgang auf dieser Welt. Der Alpdruck. Liebe Feldberger, auf diesen Augenblick habe ich 12 Jahre lang gewartet. Wie ist unser Leben mit Füßen getreten worden? Und alles nur, weil wir, die vielen kleinen Pinnebergs, nicht genügend gewusst hatten. Nun wollen wir es besser machen. Gestern war ein schrecklich unruhiger Tag. Immer wieder kamen Russen. Es scheint wieder von vorne anzufangen. Ein schöner Radioapparat ist fort, meine 3 goldenen Uhren. Noch fehlt Brot, die Milch für unsere Kinder. Aber wenn es gelungen ist, durch die Umsicht und das beherzte Verhalten der Roten Armee unsere Stadt vor jener sinnlosen Zerstörung zu bewahren, so wird es uns auch mit unserer aller Kraft gelingen, diese Schwierigkeiten zu überwinden. Von Feldberg erzählten Sie gestern noch, dass es Rudolf wieder so geht, wie es ihm so sehr schadet. Sie hatten am Tag vorher eine russische Hochzeit mitgemacht. So ganz sicher und angenehm ist seine Position dort auch nicht. Danken wir der Sowjetunion und gehen an die Arbeit, den Hunger zu stillen. Die Russen haben auch die Frauen geschlagen mit den Lederriemen ihrer Koppeln, da sie ihnen nicht zu Willen sein wollten. Die Kinder schrien dazwischen. Mich rettet noch mein Alter. Sie kommen oft zu mir, aber ich sag dann, alte Mutter, krank, 77 Jahre. Schwören wir, lieber Trockenbrot, doch nie wieder Krieg. Kleiner Mann, was nun? Nun verändere dein Leben. Ein Hoch auf den 7. Mai, die Rote Armee und ihren Generalissimus Stalin. Sonntag war Rudolf mit seiner Frau ein paar Stunden da. Sie haben Mücke mitgenommen, da Rudolf sie für gefährdet hier hält. Hier ist sehr nervöse Stimmung. Rudolf und ich kommen uns nicht näher. Doch ich bin erleichtert, dass wir doch höflich und freundlich miteinander verkehren. Immer sind Russen, im Garten oder im Haus, und kaum eine Nacht ist Ruhe. Die Angst um Suse nimmt mich sehr mit. Falada war in Karwitz bekannt als jemand, der mit dem Alkohol zu viel Probleme hat, der Frauengeschichten hat und der auf irgendeine Art und Weise sein Geld verdient. Das kann nicht richtig sein, nicht? Also wie man mit Schreiben in Büchern Geld verdienen kann, das war nicht erklärlich. Und das wurde mir auch immer mal so ein bisschen versteckt unter die Nase gerieben. Naja, und mein Vater und so. Und aber nie was Klares. Und ich war damals auch absolut naiv. Ich wusste ja nichts über meinen Vater. Das erste Mal habe ich was gelernt über meinen Vater, als diese erste Biografie 1967 oder 68 bei Rowohlt kam. Und es war völlig neu für mich. Denn meine Mutter hat mir von meinem Vater eigentlich nichts erzählt. Ich nehme das auch als Zeichen an, dass sie mit dem Problem nicht fertig wurde. Dass sie da eigentlich nicht drüber sprechen wollte. Und dass es ihr schwer fiel, darüber zu sprechen. Wenn ich gefragt hätte, warum sollte ich fragen? Ich hatte ja mein Leben und das hat mich, was da vorher passiert war, das hat mich eigentlich gar nicht mehr interessiert. Uli Ditzen. Mein Vater hatte, vermutlich infolge von übermäßigem Alkoholgenuss und Gebrauch von Morphium, einen Tobsuchtsanfall erlitten. Er war im Nachthemd am hellen Vormittag zu dem Gebäude der Kommandantur gezogen und hat dort die Fensterscheiben eingeschlagen, wobei er sich verletzte. Major Mjasnik hat mir weder Tag und Nacht Ruhe gegönnt. Er hat immer größere Leistungen von mir gefordert und mir den an sich schon geringen Nachtschlaf unter den lächerlichsten Vorwänden gestört. Glaubte ich zuerst, dass der Kommandant auf diese Art nur eine noch immer höhere Leistung aus mir herauspressen wollte, so musste ich bald einsehen, dass sein Ziel das war, mich zugrunde zu richten, um meine 24-jährige Frau in seine Hände zu bekommen. Er hat sie ständig verfolgt, sie zu umarmen versucht, wenn er sie allein traf, und hat ihr die schmählichsten Vorschläge gemacht. Als ich schließlich in einem völligen Nervenzusammenbruch bewusstlos war und meine Frau, die sich nun ganz schutzlos wähnte, sich die Pulsadern geöffnet hatte, hatte er sie noch aufgefordert, mich zu verlassen und seine Frau, will sagen, seine Geliebte zu werden. Mit dem Bürgermeister sein ist es nun wohl vorbei. Und was wird aus beiden? Zum Schluss gaben meine Nerven nach Ulla hatte auch unangenehme Erlebnisse und wir landeten schließlich im Kreiskrankenhaus Neustrelitz. Als wir einigermaßen wieder krauchen konnten, sind wir nach Berlin gegangen. Berlin. Berlin. Wieder einmal kehrten sie dorthin zurück, ihr Leben neu aufzubauen. Wenn an irgendeinem Platz der Erde, so gab es hier für sie eine Chance. In diesem zertrümmerten, ausgebrannten, verbluteten Berlin. Es war nachts 2:30, als Dolls auf Gesundbrunnen den Zug verließen. Bis 6 Uhr war Sperrstunde. Ein eisiger Wind pfiff durch den Bahnhof. Jede Scheibe schien zerbrochen. Es gab keinen Schutz gegen diese Kälte, gegen diesen Wind. Sie versuchten es da und dort. Überall froren sie bis aufs Mark. Die Menschen saßen in dicken Klumpen auf dem Boden, trostlos und dumpf den Morgen erwartend. Frau Doll zwängte sich zwischen sie, ein bisschen Schutz gegen den eisigen Wind zu finden. Doll kramte in den Taschen die letzten Tabakkrümchen zusammen, drehte mit den frostzitternden Händen eine krumme Zigarette und rannte auf und ab. Einen Augenblick stand er in den Trümmern des früheren Bahnhofsgebäudes und spähte in die dunkle, lichtlose Stadt, über die ein halber Mond ein schwaches Licht warf. Nichts wie Trümmer glaubte er zu erkennen. Der Albdruck. Liebe Suse, 21.08.45. Durch unvorhergesehene Umstände mussten Ulla und ich ganz plötzlich aus Feldberg weg. Wir haben Folgendes beschlossen. Da Uli in Feldberg und Karwitz ja doch nichts lernen kann, Uli zu uns nach Berlin zu nehmen. Und wir bitten herzlich um dein Einverständnis. Allerherzlichste Grüße, dein Rudolf. 17.09.45. Lieber Junge, als ich deinen Brief vom 21.08. erhielt, habe ich ihn voller Zorn in die Ecke geschmissen. Ich will nun ganz ehrlich mit dir reden. Unter normalen Verhältnissen bei euch wäre es natürlich, wenn Uli in dieser Zeit zu euch käme und in Berlin die Schule besuchte. Aber du wirst dir ja wohl denken können, dass ich weiß, was für eine Bewandtnis es zur Hauptsache mit eurer Krankheit hatte. Und in Berlin habt ihr natürlich auch immer wieder Möglichkeiten, zu solchen Mitteln zu gelangen. Dass ich unter diesen Umständen auch den Uli für sehr gefährdet bei euch halte, ist wohl verständlich. Er hat schon eine recht lebhafte Neigung zum Alkohol. Und leider seid ihr beide geneigt, ihm auch mal einen Schnaps oder ein Glas Wein zu geben. Und ebenso könnte es dann auch mal mit den anderen Mitteln gehen. Das familiäre Chaos, in das ich kam, traf mich unvorbereitet. Von den Gründen der Trennung und von der Scheidung hatte ich kaum etwas gehört. Was? In verharmlosenden Worten. 23.11.45. Liebe Suse, wenn dir in deiner ländlichen Stille manches sprunghaft erscheint, so bedenke, ein wie unsicheres Leben wir hier führen. Unsere äußere Situation ist jetzt die, dass wir endlich Einwohner Bürger Berlins geworden sind und dass uns von Ullas alter 6,5-Zimmer-Wohnung 3,5 Zimmer zugebilligt worden sind. Allerdings ist von diesen 3,5 Zimmern zurzeit nur eines bewohnbar. Und auch dieses ist noch unbeheizbar und nur mit Pappen und Sperrholz statt Fensterglas abgedichtet. Von der Suchtgefährdung meines Vaters wusste ich gar nichts. Kuranstalten Westend. Lieber Uli, du bist in eine etwas verdrehte Welt gekommen. Und ich glaube, deine Mutter würde manchmal nicht einverstanden sein mit dem, was du alles hörst und siehst. Nun aber entdeckte ich, dass die Jagd nach Morphium Hauptziel war. Manchmal wollen mir auch leise Bedenken kommen. Aber dann sage ich mir doch wieder, so ist nun einmal die Welt. Und das zu vernebeln hat gar keinen Sinn. Für die Finanzierung war der Vater zuständig, für die Beschaffung Ulla. Dass ich nicht gerade ein Engel bin und auch die Ulla nicht. So engelhaft sie manchmal auch aussehen kann. Das weißt du auch. Und unserer Freundschaft wird das keinen Abbruch tun. Von Familienleben, wie ich es aus Karwitz gewöhnt war, konnte keine Rede sein. Keine gemeinsamen Mahlzeiten zu festen Stunden mehr. Kaum Kontakte innerhalb der Familie. Wir halten zueinander. Und wenn ich an einen etwaigen Besuch deiner Mutter mit Grauen denke, so nicht darum, weil ich Angst vor einer Auseinandersetzung hätte, sondern weil ich fürchte, sie nimmt dich uns einfach weg und wieder heim nach Karwitz. Und was sollst du da? Die Hilflosigkeit des Süchtigen, der Stunde für Stunde auf die nächste Lieferung wartet, ist jämmerlich. Die Haltlosigkeit des Süchtigen, der den soeben angelieferten Schuss feiert, kaum minder. Lieber Junge, liebe Ulla, im Augenblick ist mein Befinden so miserabel, dass ich abends meist völlig erschlagen bin und mich manchen Nachmittag hinlegen musste, weil ich einfach nicht mehr weiter konnte. Ich bin nun dafür, dass wir erst einmal die Benachrichtigung nach Karwitz einfach in der Schwebe lassen. Das heißt, weder du noch wir erwähnen vorläufig unsere Abwesenheit. Ob sich das auf die Dauer wird durchführen lassen, weiß ich nicht. Glaube ich eigentlich auch nicht. Plötzlich wird die Mummi in Berlin sein und die Katze aus dem Sack, wie man so schön sagt. Aber ich bin jetzt noch in einem so schwachen und elenden Zustand, dass ich mich zu energischen Entschlüssen nicht durchringen kann. Und ich muss dir gestehen, die 12 Wochen des Professors heute haben mir erst einmal den Rest gegeben. Euch wünsche ich, dass ihr bald völlig eingerichtet seid, dass Ullas Gänge auf die Ämter und so weiter aufhören und dass du bald wieder richtig arbeiten kannst. Ich kann mir denken, wie sehr du dich danach sehnst. So seid alle drei recht herzlich gegrüßt von uns allen, besonders aber von Suse. In diesem Zustand blieb ich nun Tag für Tag. Wie viele Tage? Irgendwann wachte ich aus einem künstlichen tiefen Schlaf auf und sah gegen das kleine Zellophanfenster. Dann war es draußen hell oder dunkel, Tag oder Nacht. Aber es war gleich, was es war. Ich blieb doch liegen. Wozu sollte ich aufstehen? Ich hatte da draußen nichts zu tun. Für mich gab es keine Aufgabe und Pflicht mehr. Ich hockte in dem ausgebrannten Zimmer und starrte in die Ruinen. Diese ganze Straße bestand fast nur aus Ruinen. Sie bedrückten mich nicht mehr so sehr. Sie passten jetzt gut zu mir. Neuanfang. Liebes Väterchen Ditzen, Mitte Juni tauchte Dr. Lorenz hier auf, den Sie ja von der Woche her gut kennen. Es kam natürlich sofort das Gespräch auf Sie und Dr. Lorenz erklärte mir, dass Sie Ende April gestorben seien, wie er gehört habe. Nun habe ich schon alle möglichen Versuche gemacht, um zu erfahren, ob und unter welchen Umständen Sie verstorben seien. Der Kulturbund zur demokratischen Erneuerung Deutschlands setzt sich die Aufgabe, alle deutschen Männer und Frauen zu vereinen, die des ehrlichen, unbeugsamen Willens sind, zur geistigen, kulturellen Erneuerung Deutschlands mit Einsatz ihrer ganzen Kraft beizutragen. Die besten Deutschen aller Berufe und Schichten gilt es in dieser schweren Notzeit deutscher Geschichte zu sammeln, um eine deutsche Erneuerungsbewegung zu schaffen, die auf allen Lebens- und Wissensgebieten die Überreste des Faschismus zu vernichten gewillt ist und dadurch auch auf geistig-kulturellem Gebiet ein neues, sauberes, anständiges Leben aufbaut. Johannes R. Becher, Präsident. Sie können sich denken, wie ich mich gefreut habe, dass es sich bei der Lorenzschen Nachricht nur um ein Gerücht handelte. Nun ist natürlich das Problem groß. Wie kommen wir zusammen? Ich hoffe nur, dass Sie sich nicht in Berlin schon irgendwie gebunden haben. Berlin-Schöneberg, Meranerstraße 12, 16. Oktober 45. Liebe Suse, ich scheine nun endlich den nötigen Anschluss und Start für weitere Arbeit gefunden zu haben. Ich habe mich dem Kulturbund zur demokratischen Erneuerung Deutschlands, der unter der Leitung von Johannes R. Becher steht, angeschlossen. Dieser Kulturbund betreibt auch einen Verlag, den einzigen wohl, der bereits in der sowjetischen Besatzungszone produziert, und wir sind gerade in Erwägung darüber, ob dieser Verlag erst einmal etwa den Blechnapf neu groß auflegen wird oder ob ich mit einem aktuelleren Roman Ende des Jahres herauskomme. Ernst Rowold, Hamburg. Liebe Suse, hätte Fallada nur ein bisschen mehr Geduld gehabt und ein bisschen länger gewartet. Ich glaube, dass das vorteilhafter für ihn gewesen wäre als die jetzige Lösung. Ich habe verschiedene Briefe von ihm bekommen. Er hat uns nun angeboten, Jungherr von Strammin. Aber offen und ehrlich gesagt und nur für deine Ohren bestimmt, es liegt mir nun nicht viel daran, die schwächeren, älteren Manuskripte zu bringen, wenn der Aufbauverlag die kräftigeren Manuskripte und vor allem die neuen Manuskripte bringt. Na, vielleicht kommen wir doch noch einmal wieder zusammen. Dass ich das lebhafteste Interesse an dem Wohl und Wehe unseres lieben Fallada habe, kannst du dir denken. Leider muss ich seinem Brief entnehmen, dass es ihm nicht sehr gut geht. Das war ein tiefes Unglück für sie. Und das hat sie auch, glaube ich, nicht richtig verwunden. Ich meine, das hat in den Gesprächen bei uns nicht mehr so die richtige Rolle gespielt, muss ich zugeben. Denn das war eben so. Sie lebte da in Karwitz alleine und wir kamen dahin oder ich wuchs da auf und das war eben so. Der Vater war nicht zu sehen und den gab es ja auch nicht mehr, ab 47. Sie hat sich damit arrangiert, aber ich glaube, sie hat innerlich immer noch den Ehemann und den Liebsten und so weiter in ihrem Herzen gehabt. Berlin-Schöneberg, Meranerstraße 12, am 3. November 1945. Liebe Suse, liebe Mutti, wenn ich erst in etwas geregelteren Verhältnissen leben werde und vor allem wieder meine Schreibmaschine haben werde, werde auch ich den Briefverkehr mit der Verwandtschaft wieder aufnehmen. Suse hat es ja gesehen, wie zusammengedrängt und primitiv wir zurzeit noch leben. Ich habe Arbeit über Arbeit, aber in den jetzigen Verhältnissen ist kaum voranzukommen. Gottlob habe ich nun endlich in Berlin-Niederschönhausen eine Villa zugesprochen bekommen, zwischen Schlagbäumchen in dem sogenannten russischen Offiziersstädtchen und werde am 6. oder 7. dieses Monats dorthin ziehen. Es ist eine ganz moderne Villa mit 7 Zimmern. Leider fehlen in ihr sowohl der Kohleherd als der Elektroherd. Natürlich gestohlen. Aber ich hoffe, durch die Stadtverwaltung bald Ersatz zu bekommen. Wenn wir dann eingerichtet sind, werde ich richtig mit der Arbeit anfangen. Wir würden uns sehr freuen, Suse, wenn du uns deine beiden Ältesten anvertrauen würdest. Seid alle recht herzlich gegrüßt, wie immer in Eile, eure Rudolf und Ulla. Neue Adresse, Berlin-Niederschönhausen, Eisenmengerweg 19. Sehr geehrter Herr Fallada, auf Antrag der Zentralleitung des Kulturbundes zur demokratischen Erneuerung Deutschlands hat die Verwaltung des Militärkommandanten des sowjetischen Okkupationssektors in Berlin einigen aktiven Kulturschaffenden und Mitarbeitern des Kulturbundes Hausbrand zur Verfügung gestellt. Ob ich will oder nicht, ich muss als prominenter Künstler an allen möglichen Sitzungen und Tagungen teilnehmen, die mich meist schrecklich langweilen, die aber oft wenigstens den Vorteil haben, dass man auf ihnen ab und an gut zu essen und reichlich zu rauchen bekommt. Sehr geehrter Herr Fallada, wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Sie sofort 20 Zentner Briketts durch die Firma Müller und Sohn beziehen können. Liebes Väterchen Rowold, es hat mich wie die Ulla von Herzen gefreut, Sie so zukunftsfroh und tatkräftig nach all den schweren Stürmen wieder an Deck zu sehen, und Sie können es mir wirklich glauben, dass ich mir nichts sehnlicher gewünscht habe, als irgendeinen Posten auf dem von Ihnen geführten Kahn zu bekommen. Wenn ich mich erst einmal an den Aufbauverlag gebunden habe, so war da einfach die Notwendigkeit, erst einmal ein paar Kröten in die Hand zu bekommen, entscheidend. Am verhasstesten ist es mir, dass ich nun auch noch anfangen muss, Vorträge zu halten. So zum Beispiel am kommenden Sonntag in Schwerin. Das sind nun wirklich Dinge, für die ich nicht geboren bin. Johannes R. Becher. Zur allgemeinen Zielstellung gehört es, auch ehemaligen Mitgliedern der Nazi-Partei, sogenannten Mitläufern und Indifferenten, die Beteiligung am Neubeginn zu ermöglichen. Meine Damen und Herren, wir stehen nicht nur an einem Ende, wir halten nicht nur vor einem Zusammenbruch, sondern wir stehen an einem Beginn. Wir wären hier nicht zu dieser Stunde versammelt, wenn wir nicht an Deutschland glaubten. An ein neues Deutschland. Else-Marie Barkony, ehemalige Sekretärin von Hans Fallada. Sind Sie, Fallada, wirklich berufen oder sagen wir schon jetzt berufen, an der demokratischen Erneuerung Deutschlands und an der Rettung der Jugend mitzuwirken? Ich habe davon berichtet, wie der vergangene Ministerpräsident Hermann Göring sich im Nürnberger Prozess benommen hat. Nur von Eitelkeit war dieser Göring besessen, dieser ehemalige Morphinist, dem die Schweden, in deren Land er geflohen war, sogar die Vormundschaft über seine Kinder entzogen hatten, ihm wie seiner Frau, weil sie nicht zurechnungsfähig waren. Und dieser Unzurechnungsfähige hat die Geschicke des deutschen Volkes geleitet, dieser entwöhnte Morphinist, bei dem anstelle des Morphiumrausches der Machtrausch getreten war. Dabei hatten sie selbst zu Beginn der Machtübernahme allerhand zu leiden unter den Nazis. Und doch hatte ich oft das Gefühl, dass sie ganz gern ihren Frieden mit ihnen gemacht hätten. Sehen wir sie doch an, diese Mitarbeiter, die sich der Führer wählte in seinen engsten Kreis. Den homosexuellen Röhm, den Trinkerlei, den an Wahnvorstellungen leidenden Hess, der flieht, sobald die Sache gefährlich wird, den kleinen Goebbels, der seine Minderwertigkeitsgefühle abreagiert durch einen enormen Frauenverbrauch, der sich immer wieder beweist, dass auch ein kleiner Mann trotz Klumpfuß erfolgreich sein kann, gerade in der Liebe, alles Leute mit einem Knacks. Sie wissen, ich war immer eine Verehrerin des echten Fallada. Welches aber ist nun der echte Fallada? Sie werden nicht mitbauen an dem neuen, dem demokratischen Deutschland. Wir sehen nach Nürnberg. Dort wird der Trennstrich gezogen zwischen dem grauenvollen Gestern und dem helleren Morgen des neuen Tages. Wir werden das neue Deutschland schaffen. Und ich für meinen Teil hoffe, dass ich noch den Tag erlebe, dass ein Enkelkind zu mir sagt, Hitler, wer war das? Wie war das denn im Jahr 1943? Sie ließen sich zuerst zum Reichsarbeitsdienst Sonderführer machen, Majorsrang, wie Sie stolz betonten, und unternahmen im Auftrage dieser Leute zweimal eine Reise durch Frankreich, um als Gegenleistung dafür ein Reisetagebuch herauszugeben, das natürlich nur rein propagandistischer Natur sein konnte. 11.02.46. Liebe Suse, liebe Mutti, ich weiß nicht, ob euch in eurer Stille die Nachricht erreicht hat, dass die Barkony, die sich jetzt Barkony nennt, einen wirklich recht gemeinen offenen Brief an mich veröffentlicht hat, der fast die ganze Presse durchlief. Und dann kam ihre zweite Frankreichfahrt. Von dieser Reise schrieben sie mir wörtlich, ich bin noch nie so optimistisch gewesen wie in diesen Tagen. Ich weiß, dass wir nur noch 2 oder 3 Monate brauchen, dann sind wir für einen ganz anderen Krieg fertig. Und dann wird England in 4 Tagen am Boden liegen. Und dann wird auch Amerika spüren, was das ist, Krieg. Das alles kann nicht umsonst gewesen sein. Wir sind die Herren der Welt. Bestimmt die von Europa. Nur ein bisschen Zeit und Geduld. Tja, ist dies nun der echte Fallada? Mein lieber Herr Rowohlt, mit Kummer höre ich davon, dass auch Sie plötzlich ein Nazi gewesen sein sollen. Ich kann's Ihnen wahrhaftig bestätigen, dass Sie die braune Pest gehasst haben wie nur einer und dass Sie in dieser Haltung nie schwankend geworden sind. Die Dinge mögen von außen aussehen, wie sie wollen. Wir müssen den Kopf oben behalten und unsere ganze Energie daran wenden, um über die nächsten schweren Jahre hinwegzukommen. Ich denke an Ihre Rückkunft aus Brasilien, als Sie kurz nach Weihnachten 1940 bei mir in Karwitz auftauchten. Ich fragte Sie, warum sind Sie dann zurückgekommen? Ich war der Ansicht, dass ich als Verleger aus Leidenschaft das deutsche Schicksal bis zum bitteren Ende miterleben müsse, wenn ich mich späterhin als deutscher Verleger wieder betätigen wollte. Kompromisse hat jeder machen müssen, der von 1933 bis 1945 in Deutschland arbeiten wollte. Entscheidend ist meines Erachtens, wie weit es mit diesen Kompromissen ging, ob einer innerlich sauber blieb. Und ich denke, wir haben es beide schließlich doch recht gemacht. In Karwitz. Es war fast ein Paradies, würde ich sagen. Ja, dadurch, dass meine Mutter viel Arbeit hatte, konnte ich machen, was ich wollte, einen Tag über. Ich musste zum Essen da sein und ich musste die Schule richtig machen. Und da war sie nicht immer zufrieden mit mir. Und aber ansonsten konnte ich machen, was ich wollte, und das habe ich auch gemacht. Und die Landschaft ist schön und da konnte man viel unternehmen, und das habe ich mit den Freunden aus dem Dorf und mit den Urlaubern, die da waren, wurde immer wieder was gemacht. Und das, ja, das ist mir sehr schwer gefallen, die ersten 2, 3 Jahre hier in Dresden zu leben, und es war was anderes. Liebe Suse, ich habe in der letzten Zeit viele Sorgen gehabt. Und es ist noch gar nicht sicher, ob ich weiter schriftstellerisch arbeiten kann, nachdem jetzt auch die Amerikaner sehr massiv gegen mich auftreten. Sie, die in ihrer neuen, in München erscheinenden Zeitung zuerst auch den Artikel der Barconier gebracht haben, rücken jetzt davon ab, stampfen, wohl veranlasst durch zu viel Leserzuschriften, die Barconier zusammen. Indiskrete Sekretärin, unappetitliche Indiskretion, typische Nazi-Denunziantin. Bei dieser Gelegenheit kriege ich aber auch noch genug über den Schädel. Ausgerechnet Aconto von Wolf unter Wölfen, das als Nazi-Schrittmacherbuch bezeichnet wird. Sowas von offizieller amerikanischer Stelle tut natürlich seine Wirkung. Das Leben im Dorf ist immer noch recht unerfreulich, aber ich komme Gott sei Dank nicht viel ins Dorf. Jetzt haben wir endlich das Brot für die ersten 14 Tage im November nachbekommen. Wir hatten all die schönen Selbstversorgerkarten mit Nummern bekommen und warteten, dass aufgerufen wurde. Aber es wurde nichts aufgerufen. So hatten wir 3 Wochen lang kein Brot. In der Hauptsache leben wir immer noch vom Ausverkauf von Ullas Sachen, die aber nun auch leise auf die Neige gehen. Im Übrigen ist durch die neuen Steuergesetze die Neigung, viel Geld zu verdienen, stark eingeschränkt. Ich habe mir berechnet, dass ich bei einem Einkommen von 60.000 bis 100.000 Mark nur 14.000 Mark behalten, den Rest aber restlos dem Finanzamt zuführen darf, zuzüglich übrigens von 3% Umsatzsteuer. Es ist mir absolut klar, dass unser Vertrag nicht auf der alten Basis von 500 Mark monatlich weitergehen kann. Ich weiß, dass die Steuern auch bei größerem Einkommen nicht viel übrig lassen. Aber ich hatte ja um die Wiederaufnahme der Zahlungen an mich gebeten, zu denen du ja ganz entschieden verpflichtet bist. Leider habe ich hier vorläufig noch keine Verdienstmöglichkeit. Einmal habe ich das Haus ja noch voll lauter Flüchtlinge, jetzt 15 Personen. Und zweitens ist ja die Ernährungslage noch nicht so, dass ich Sommergäste verpflegen könnte. Nun noch dir und Ulla recht herzliche Grüße von Suse. Liebe Suse, Ulla habe ich am vergangenen Sonnabend in die Universitätsfrauenklinik schaffen müssen, wahrscheinlich wegen dauerndem Schwangerschaftserbrechen. Ich habe diese Gelegenheit benutzt und ihr, komme was kommen mag, eröffnet, dass ich unsere Ehe lösen will. Mir ist klar, dass all meine Arbeitskraft und Arbeitslust bei Ulla verloren gehen würde. Dass die mir am wichtigsten sind, weißt du ja. Johannes R. Becher. Im Oktober 1945 ließ sich Fallada eine Gestapo-Akte bringen mit der Hoffnung, ihm damit den Stoff zu einem großen Roman über den Widerstandskampf gegen Hitler in die Hand zu geben. Das Schicksal eines Berliner Arbeiter-Ehepaars, das in den Jahren 1940 bis 1942 antifaschistisch tätig war und das im Jahre 1943 hingerichtet wurde. Den Vorschlag lehnte er rundweg ab. Widerstandskämpfer sei er nicht gewesen. Er habe sich im großen Strom mittreiben lassen und wolle nicht besser scheinen, als er gewesen sei. 2 ältliche Leute, sie schrieben Postkarten, 2 Jahre lang, legten sie auf den Treppen nieder, wurden erwischt und hingerichtet. Nein, der Stoff gab nichts her. Als ich Fallada vom Alleingang der beiden Ehepartner erzählte und er erkannte, hier handelt es sich nicht um politisch geführte Aktionen, nicht um eine zielbewusste kommunistische Widerstandsgruppe, nahm er das Aktenbündel und versprach es zu lesen. Ich las mir den Band durch und dann machte ich erst einmal einen kurzen sachlichen Bericht für eine Zeitschrift. Aber während ich diesen Bericht machte, wurden mir die Schwierigkeiten des Stoffes so recht klar. Aber mein Gehirn beschäftigte sich doch mit dem Stoff. Dr. Julius Bell, Arzt, Breite Straße 24, Berlin-Pankow. Ich sollte zu Becher kommen, einen Patienten besuchen. also hingefahren und da sitzen am Tisch Herr Becher und Hans Fallada. Ja, die Frau war auch da, Frau Fallada. Und die Frau hat mir gleich einen großen Eindruck gemacht. Die hat mir gefallen, die war sexy. Da kommt also raus, die wollten unbedingt Morphium von mir gespritzt haben. Liebe Suse, ich will dich mit wenigen kurzen Worten über die letzten Ereignisse orientieren. Ulla kam aus dem Krankenhaus zurück, sie hatte eine Fehlgeburt gehabt. Ich bin in Verhandlung mit einer Filmgesellschaft, ein Thema, das mich lange schon beschäftigt, aber nicht sehr erwärmt hat. Illegaler Widerstand aus Arbeiterkreisen. Krankenblatt Westend. Herr Fallada begibt sich als freiwilliger Pensionär zu einer Morphinentziehungskur. Der Patient wird im Wagen von Johannes Becher nach Voranmeldung gebracht. Es werden ihm 4 Kubikzentimeter Pernocton intravenös injiziert. Ulla weigerte sich, sich von mir scheiden zu lassen. Getrennt leben, wenn ich es wollte, ja. Erst als ich schließlich zögernd sagte, ich würde vielleicht dich, wenn du es denn wolltest, wieder heiraten, sagte sie, in diesem Falle, aber nur in diesem willige ich in die Scheidung. Wirst du ein wenig verstehen, wie zerrissen ich bin? Liebes Väterchen Ditzen, was macht der neue Roman, auf den ich so irrsinnig gespannt bin? Arbeitsbeginn war der 1. Oktober 1946. Wie sieht das erste Kapitel aus? Das erste Kapitel ist wie die Tür zu einem Hause. Steht man erst in der Tür, braucht man nur noch weiterzugehen. Der Patient hat relativ rasch alle Mittel abgesetzt, fängt an zu arbeiten. Ist sehr ordentlich. Ich saß morgens um 5 Uhr an der Arbeit und ich machte selten abends vor 7 Schluss. Lieber Junge, 15 Jahre Ehe, wie wir sie geführt haben, lassen sich nicht einfach auslöschen. Aber das Ende unserer Ehe war doch zu schmerzhaft. Ich legte mir, wie das so meine pedantische Gewohnheit ist, einen Arbeitskalender an. Und auf ihm trug ich ein, wie viele Seiten ich jeden Tag geschrieben hatte. Auch wenn ich es wahrscheinlich leichter hätte, wenn ich wieder einen Mann zur Seite hätte. Und obgleich du mir auch sehr leid tust und ich dir gerne helfen würde, so kann ich dir doch nur mit einem klaren und glatten Nein antworten. Und ich machte es mir zum Gesetz, wie ich das schon immer gemacht habe, dass ich keinen Tag weniger Seiten schreiben durfte als den Tag zuvor. Ich kann dich nicht wieder heiraten. Und ich will es auch nicht. Ich brauchte 24 Tage dazu, um diesen Roman niederzuschreiben. Und seine 600 Druckseiten wird er so ungefähr haben. Wahrlich, ich habe mich trefflich gehetzt. Ich habe alle Schöpferwonnen empfunden, als ich ihn niederschrieb. Wieder einmal ein Buch unter Dach und Fach. Ich bin froh. Wenn Sie mir schreiben, dass Sie soeben einen neuen Roman vollendet haben, so können Sie sich vorstellen, dass mir die Tränen runterkollern. Lieselotte Labs, Krankenschwester Charité. Anfang Dezember 1946 kamen Fallada und seine junge Frau zu uns in die Klinik wegen ihrer Morphium-Geschichten. Die Nervenklinik hatte ein großes Gelände und 2 verschiedene Abteilungen, eine Männer- und eine Frauenabteilung. Die beiden hatten die strenge Anweisung, dass sie nicht zueinander kommen durften, weil sie beide Morphium genommen hatten und auch sehr leicht zum Trinken zu verführen waren. Der Arzt und ich überlegten, wen von beiden ich betreuen sollte, damit nichts hin und her getragen wurde von einem zum anderen. Ich entschied mich für Fallada. Krankenblatt Ditzen, Fallada. Patient ist immer noch etwas benommen. Affektiv sehr labil. Nimmt nur wenig Nahrung zu sich. Verlangt dauernd Zigaretten. Liebe Suse, 22. Dezember 1946. Zum Fest werde ich alleine sein. Ich bin wie ein Lama, der bis jetzt geführt wurde, der aber jetzt nicht nur allein gehen muss, sondern auch einen Blinden führen muss. Ich werde dafür Vorsorge treffen, dass zur Rückkehr der Kinder am 10.01. im Haus erträgliche Zustände herrschen und dass auch Vorräte da sind. Vielleicht bin ich dann auch schon dort, Ulla bestimmt noch nicht. Wenn es dir gelingt, Ullis Feindschaft gegen Ulla, die unser Zusammenleben oft gefährdet, mit einem vorsichtigen Wort zu dämpfen, wäre das sehr wertvoll. Ich nehme an, er sieht in Ulla stets die, die dir deinen Platz vorenthält. Und das tut sie doch gewiss nicht. Nachmittags warmes Dauerbad und abends 2 Gramm Chloralhydrat. Mein Leben, Söten, du meine liebste Ulla, nun ist der Weihnachtsabend gekommen und wir werden ihn nicht gemeinsam erleben. Warum das so sein muss, daran tragen wir beide allein die Schuld. Denke an die besten Stunden, die wir miteinander erlebten. Denke daran, wie viel Glück wir uns schon schenken konnten, dass wir beide jung sind, dass noch ein langes Leben vor uns liegt, dass wir nachholen können, was wir eben versäumen. Ich sehne mich nach dir. Ich denke an dich. Ich sehe dich, schließe ich jetzt die Augen vor mir. Ja, ich habe dich eben gesehen. Du kamst von einem Wege in die Stadt zurück und warst in mein Zimmer hinaufgegangen, ohne erst abzulegen. In deinem grauen Kapuzenmantel standest du da und hattest mir eine gute Botschaft gebracht. Und ich sah ein bisschen blinzelnd zu dir auf, von meinem Platz hinter dem Schreibtisch. Ein wenig blinzelnd vielleicht von all der Helle, die auf deinem Gesicht lag. Zustand unverändert, zeitweise tagsüber sehr unruhig, jedoch mehr psychogen theatralisch. Liebe Mutti, nun sitze ich hier einsam allein und habe mich wieder um alles Erreichte gebracht. Irgendetwas in mir ist nie ganz fertig geworden. Irgendetwas fehlt mir, sodass ich kein richtiger Mann bin, nur ein alt gewordener Mensch. Ich sage mir heute, dass es diese Zusammenbrüche nicht mehr geben darf, dass ich vernünftiger leben muss. Aber ich mag nicht mehr mir, geschweige denn anderen Versprechungen leisten, da ich so heilige Versprechen so oft gebrochen habe. So sage ich denn nur, ich will es wieder versuchen. Ich will fleißig sein. Ich will arbeiten. Möge es lange gut gehen. Was soll ich dir noch sagen? Du weißt es ja am besten. Ich bin wohl schwach, aber nicht schlecht. Nie schlecht. Das ist keine Entschuldigung. Es ist schlimm genug, mit 53 Jahren nicht mehr geworden zu sein als ein schwacher Mann. So wenig aus meinen Fehlern gelernt zu haben. Aber so ist es, nicht anders. Am heutigen Morgen verlangt er fortwährend Schlafmittel. Er will die Scheiben zerschlagen, wenn er kein Chloralhydrat bekommt. Lieselotte Labs. Ich ging dorthin, wo in einem großen, ganz normalen Krankensaal ein Schwimmbecken eingerichtet war. Das war also das Schwimmbad. Da schwamm mein kleiner Faller da also lustig im Wasser umher. Er sah furchtbar elend aus. Alt und elend. Jedenfalls hatte er einen ganz schmalen kleinen Körper und einen auffallend großen Kopf. Herr Faller da ist in den letzten Tagen frischer geworden, fühlt sich körperlich besser. Er beschäftigt sich tagsüber viel, schreibt Briefe, arbeitet angeblich an seinen Werken. Man hört ihn oft stundenlang Schreibmaschine schreiben. Johannes R. Becher. Über Faller da müsste man noch viel schreiben. Über diesen interessanten, widerspruchsvollen, widerwärtigen, anständigen, lumpigen, treuen und schuftigen Menschen. Und einen der besten Dichter unserer Zeit. Krankenblatt Ditzen Faller da, 11. Januar. Unterredung des Patienten mit seiner zweiten Frau in Gegenwart der Stationsärztin. Patient ist sehr gereizt, nervös, will seine Zustimmung zur Entfernung der beiden Kinder aus dem Haus ungern geben. Liebe Suse, ich glaube oft, dass du durch mich durchschaust wie Glas. Krankenblatt Ursula Ditzen, 11. Januar. Patientin hat heute eine Unterredung mit ihrem Mann auf Station 1. Sie verlangt daraufhin, am 12. Januar 1947 auf eigenen Wunsch zusammen mit ihrem Mann die Klinik zu verlassen, um im Krankenhaus Pankow die Entziehungskur fortzusetzen. Alles in meinem Leben endet in einem Buch. Krankenblatt Ditzen Faller da, 13. Januar 1947. Patient nimmt Entscheidungen eher passiv hin. Blieb den ganzen Tag über ruhig im Bett, schlief oder rauchte. Was ich an ihm getan hatte, war mein Lebenswerk. Ich wollte, dass er schreiben konnte und er tat es auch. Die Jahre, die er mit mir lebte, waren die fruchtbarsten seines Lebens gewesen. Krankenblatt Ditzen Faller da, 14. Januar 1947. Patient kann nach Pankow verlegt werden. War in der Zwischenzeit leidlich ruhig. wurde im Krankenwagen abends 22 Uhr abgeholt. Diagnose: Morphinismus. Liebe Suse, es gibt nichts Besseres auf dieser belämmerten Erde, als einen Menschen haben, dem man sich ganz anvertrauen kann, dem man mit Haut und Haaren gehört. Nicht wahr? 5.2.47. Im Hilfskrankenhaus ist dann leider ein schwerer Fehler passiert. Da hat der betreffende Arzt ihm was verschrieben, Schlafmittel, und hat das Mittel seiner Frau in die Hand gegeben. Und da hat die junge Frau ihm anscheinend davon sehr viel gegeben. Da hat die Frau ihm so viel Schlafmittel gegeben, dass er daran gestorben ist. Direkt an einer Schlafmittelvergiftung. Die Rechte an den Büchern erbte die zweite Frau. Sie verkaufte sie später an einen Kaufmann, um Geld für Rauschgift zu bekommen. Mein großer Bruder, der 10 Jahre älter ist als ich, 1930 geboren, der Morkel aus dem kleinen Mann, nicht? Und dann kamen Zwillinge, die zwei Mädchen, von denen eins kurz nach der Geburt starb. Leider Gottes hat meine Mutter schwer verwunden und meine Schwester Lore wurde auch nur 18 Jahre alt, knapp 18 Jahre alt und ist dann an einer Infektion gestorben, an einer Sepsis, wie mir gesagt wurde. Und das hat meine Mutter nie verwunden, diesen Verlust. Und ich bin der Jüngste, 1940 geboren und der Nachkömmling, der Letzte jetzt. Der letzte Sohn, Vater das, ja. Oder Rudolf Ditzens. Eigentlich Rudolf Ditzens. Ach, es hilft nichts. Er kommt nicht näher. Er sagt nichts. Ferner scheint er zu sein. Immer ferner. Die Kälte ist hochgestiegen an Lämmchen. Sie sitzt ganz in der Kälte. Es ist nichts mehr. Hinten ist die warme, rötliche Helle des Laubenfensters. Da schläft der Murkel. Ach, auch Kinder gehen vorbei. Sie gehören uns nur eine kurze Zeit, 6 Jahre, 10 Jahre. Alles ist Alleinsein. Sie geht zu auf die rötliche Helle. Sie muss es ja. Was gibt es sonst? Hinter ihr ruft eine schwache Stimme, »Lämmchen!« Sie geht weiter. Es hilft nichts mehr. Sie geht weiter. Lämmchen! Sie geht weiter. Da ist die Laube, da ist die Tür. Nun ein Schritt noch, die Hand, die nach dem Drücker fasst. Sie wird festgehalten. Der Junge hält sie fest. Er schluchzt. Er stammelt. Oh Lämmchen! Was haben Sie mit mir gemacht? Die Polizei. Heruntergestoßen haben Sie mich vom Bürgersteig. Weggejagt haben Sie mich. Wie kann ich noch Menschen ansehen? Und plötzlich ist die Kälte weg. Eine unendliche, sanfte, grüne Woge hebt sie auf und ihn mit ihr. Sie gleiten empor, die Sterne funkeln ganz nahe, sie flüstert, aber du kannst mich doch ansehen. Immer und immer. Du bist doch bei mir. Wir sind doch beisammen. Wir beide. Die Woge steigt und steigt. Es ist der nächtliche Strand zwischen Lensahn und Wiek. Schon einmal waren die Sterne so nahe. Es ist das alte Glück. Es ist die alte Liebe. Höher und höher. Von der befleckten Erde zu den Sternen. Und dann gehen sie beide in das Haus, in dem der Murkel schläft. Kleiner Mann, was nun? Falada, ein Leben im Rausch.